Die Delegierten für die Festveranstaltungen zum 105. Geburtstag des großen Präsidenten Kim Il-sung besuchten am 12. April den Sonnenpalast Kumsusan und erwiesen ihm Hochachtung.